vergangene Zeiten, was ist damals geschehen? Müssen wir uns noch streiten? Das Leben muss weitergehen. Wovon nur getrieben in vergangener Zeit? Du wolltest doch nur lieben. Sag mir, was ist heute? Vergebung, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Am Ende steht auch ein Anfang. Am Ende steht auch ein Anfang. Nimm das Angebot an. Wir wollen in Frieden leben. Doch kommt die Angst, was dann? Vergebung, Vergebung, Vergebung, Vergebung. Am Ende steht auch ein Anfang. Am Ende steht auch ein Anfang. Vergebung.